Aber hier, auf dem Märchentanzflur, das ist einfach scheiße geil. Und finden sich auch einfach so und gehen heim. Irgendwann. Wenn es wieder hell wird und dann stehe ich wieder im Raum und tanze. Die Wahrheit interessiert mich nicht. Mich interessiert deine Wahrheit. Verstehst du? Guter Sound, wummerig und breit. Dreckig. Massiert die Herzchen heute Nacht. Es rauscht. Tropf, tropf, tropf. DJ guckt unnahbar und mit dem kaviarschwarzen Pulli, in Klammern Trauerflor, gepellt wie aus dem Ei aus, ist aber eigentlich voll am Lachsen, ins Fäustchen und so. Der Tanzflur ist leicht abschüssig, immer mehr gute Tropfen fallen auf den Ballsaalboden. Pfütze, riesige Rinnen, in Klammern Saale, Osal, winzige Sturzfluten, die all die Füße auf dem Floor wegziehen, uns alle verschwimmen lassen, flussaufwärts, Fischtreppen, hinauf. Gibt es überhaupt eine Decke? In der schwerfällig bewegten Luft ist gleich Bass um uns rum, je nach individuellem Geschmack und Bedürfnis weite und enge Kleidung, Stacheldrahtketten, Bauchnäbel. Die Tanzfläche ist aus dem Mittelalter, glaub. Oder aus dem Märchen. Aber egal. Heute ist ja heute. Brrr, hold me closer, brrr. Wir oszillieren in den Böen. Im Föhn. Der Beat knickt Kreise ins Korn und wir sind da mittendrin. Dann schaue ich zu der einen Seite, in Klammern dich an, und du zu der anderen, in Klammern mich an, und dann lachst du allwissend und wir schon, alles fällt auseinander. Aber genau so, wir schon, Schnitt. Ich grabe meine Fingerkuppen hinein in deinen Rücken, nur ein bisschen. Muskeln, Knochen, fühle deine Gräten. In Klammern, Klammern, Klammern, Klammern. Das, in Anführungszeichen, Gräten bitte so überbetont affektiert lesen. In Klammern, das in den Klammern dann auch. Mit dem imaginären Fischmesser das Fleisch sorgfältig abziehen, an der Haut herum schniefen. Dieser schlipperigen Fischhaut aus Polyester, die das alles irgendwie beisammen hält. Komma, Komma, Komma, dann Hals, Komma, Komma, Komma, flaumig und ein bisschen schuppig, knibbeln, ein sehniger Korb, komprimierte Geheimnisse darin, Pfeffer, Kuchen oder Pilze, ist ja auch egal, was genau, solange da nur ein blutiges Herz, was genau da drin ist. Hui, ein roter Apfel. Und dein Bariton knurrt so nur. Koste doch mal, Hübsches. Irgendwo unter deiner Haut. Vielleicht gleich neben den Schwimmgallen und Giftblasen. Ist sicher ein gemeinsames Verständnis vergraben, das uns verbindet von vor mit der Welt. Wie einer dieser Schlüssel, den ich da einfach rausziehen, machen kann und die Tür zum nächsten Rätsel auf, zu einer neuen Wahrheit. Und sie lebten glücklich bis ans Hashtag Feelings. Interessieren mich nicht, Komma. Mich interessieren deine Feelings. Verstehst du mich bitte? Menschen sind so krass manchmal, so krass geil. In Klammern GPT. Hier könnten Sie mehr Kontext oder Details hinzufügen, um die Krassheit und Geilheit der Menschen weiter zu erklären. Die Maschine versteht es einfach nicht. Ja, scheiße auch oft, meistens. Aber hier, auf dem Märchentanzflur, das ist einfach scheiße geil. Und finden sich auch einfach so und gehen heim, irgendwann, wenn es wieder hell wird